Nichts, was nicht politisch wäre. Hörspielunterhaltung im Dritten Reich von Wolfram Wessels. Die Gemeinschaft marschiert zur Arbeit. Wir wollen nicht betteln. Wir wollen arbeiten. Was wollt ihr? Ordne dich ein! Jeder hat irgendwo seinen Platz. In dieser Partei, in jenem Verein. Manneszucht lernen taugt mehr als deine Erkenntnis. Unterordnung, Ertüchtigung. Trommel, Trommel im Gleichtag marschieren, Hähnlein voran, Führer voran, Trommel, Trommel, Trommel, Trommel, Trommel. Der Zug ist endlos, der Zug geht weiter, es sind unglaubliche Menschenmassen unterwegs, die Menschen setzen sich in Bewegung, alles ist in Bewegung geraten. Jetzt und in die diesem Augenblick... Jetzt sind sie losgebrochen, sehen Sie? Jetzt sind sie losgebrochen. Ist das nicht ein Moment? Die Ketten sind gesprengt. Liebe Ursula, liebe Adi, ich bin immer noch in derselben Tätigkeit, in der Adi mich hier antraf, nämlich herumzulaufen. Es scheint wenigstens nicht ganz unerfolgreich gewesen zu sein. Und wenn alles klappt, saniert mich die Funkstunde für das ganze Jahr 1933. Euer Günther Eich. Und es ist für mich nun ergreifend zu sehen, wie in dieser Stadt wirklich das ganze Volk aufsteht, wie unten die Menschen vorbeimarschieren, Arbeiter und Bürger und Bauern und Studenten und Soldaten, eine große Volksgemeinschaft. Unser täglich Arbeit gib uns heute. Erstes Kapitel. Geistige Mobilmachung. Erbarm, Gnade, Gnade, erbarm sich doch! Ich höre Sie nicht, es braucht Hilfe. Nicht Hilfe! Braucht nicht Hilfe noch Gnade, Frau. Ich habe an mich wieder Glauben gelernt. So, Frau. Und jetzt lasse ich Sie los. Und die tun ihren Dienst, wie er zu tun ist. Genauso. Ich tue meinen Dienst, wie er zu tun ist. Genauso. Wir stellen die natürliche Ordnung der Dinge wieder her. Liebe Ursula, mir geht's nicht schlecht. Arthur A. Kunert, genannt Adi, 27 Jahre alt, Schriftsteller und Mitherausgeber der literarischen Zeitschrift Die Kolonne, an seine Frau Ursula. Berlin hat die Hirsche als Jugendstunde und Zwei auf einem Floß als Autorenstunde angenommen. Wien hat eine Autorenstunde festgesetzt und zwei Jugendstunden dazu. Was brauch ich Geld? Ich brauche den Leuchtturm. Ich brauche das Meer. Ich brauche die Arbeit. Ich brauche Sie und die Arbeit mit Ihnen zusammen. Es ist gut, Frau. Jetzt fangen wir an. Fried von Hörschelmann, Der Weg in die Freiheit. Bearbeitung und Regie Arnold Bronnen. Ursendung Januar 1933. Lieber Martin. Günther Eich, 26 Jahre alt, an Martin Raschke, 28 Jahre alt, den zweiten Herausgeber der Kolonne. Im Dezember 1932 war die letzte Ausgabe erschienen, mit dem Abdruck eines Hörspieltextes von Günther Eich. Lieber Martin, Bronnen, der bis zur Einsetzung eines neuen literarischen Leiters Köppens Abteilung mitverwaltet, hat zunächst alles, soweit ich orientiert bin, was von Köppen angenommen ist, abgesetzt, um es zunächst selber nochmal zu prüfen. Bronnen Arnold, expressionistischer Autor, einst Freund Bertolt Brechts und Karl Zuckmeyers, jetzt Freund der Nazis und später SA-Mitglied, Dramaturg an der Berliner Funkstunde. Vielleicht ist es aber besser, deine Wut nicht zu zeigen, wenn du an den Funk schreibst, denn meiner Ansicht nach besteht immer noch die Möglichkeit, dass das Stück als Reichssendung gebracht wird, wie es Köppen geplant hatte. Köppen, Edlef, pazifistischer Autor, von den Nazis fristlos entlassener literarischer Leiter der Berliner Funkstunde. Hoffmann sagte mir jedenfalls, dass die Geister der Ahnen zunächst abgesetzt sind. Ob das abgelehnt heißt, weiß ich nicht. Im Augenblick ist es wohl das Sicherste, mit Hoffmann zu arbeiten, der fest im Sattel sitzt. Hoffmann Wilhelm, bei Heidegger promovierter Philosoph, zuständig für das Jugendprogramm, wird 1935 nach seiner Heirat mit Elisabeth Lankesser, die jüdische Vorfahren hat, entlassen. Außerdem wird jetzt der Deutschlandsender immer wichtiger, der auf Kosten der Funkstunde vergrößert werden soll. Wann kommst du nach Berlin? Wir müssen doch den Feldzug gegen den Funk fortsetzen. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre und ich schwöre dir. Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns, niemandem sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen und keine andere Idee soll hier zu Wort kommen. Das gemeinsam geschaffene, wieder erkämpfte, bittere erworbene neue deutsche Reich der Güte und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen. März 1933. Josef Goebbels, promovierter Germanist, wird Deutschlands erster und einziger Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. Das Ministerium hat die Aufgabe, in Deutschland eine geistige Mobilmachung zu vollziehen. Das ist also auf dem Gebiet des Geistes dasselbe, was das Wehrministerium auf dem Gebiet der Waffe ist. Ich halte den Rundfunk für das Allermodernste und für das allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt. Ob wir auf Feldern werfen mit den Spaten, ob wir Bunkern schubsen und im Schacht, ob als Matrosen oder als Soldaten, der Arbeit Feuer glühend wir in Acht, ob wir im Dunkeln stehen, ob im Lichte, wir sind die Arbeit, Arbeit nach Geschichte. Wir haben gestern im Kabinett, das möchte ich Ihnen vertraulich mitteilen, eine Reihe von nationalen Feiertagen beschlossen. Der erste Feiertag wird am 1. Mai abgehalten. Feiertag der nationalen Arbeit. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen, der Mai ist gekommen. Das Blut erwacht, das alle uns verbindet. Die Fahnen haben fliegen wir entflackt und Feuer haben wir im Land entzündet und haben Hand in Hand uns festgepackt. Auch ob wir beglückt sind oder schwer beladen, wir sind der Arbeit harte Kameraden. Wir sind das Volk, das aufbringt und besteht. So wächst der Arbeit Glaube und Gebet. Das Werk steht auf und wächst zu seiner Sendung, aus Nacht und Not zu Leben und zu Licht. Das Werk steht auf und macht alle Vollendung, und die Vollendung ist uns harte Pflicht. Die Arbeit klingt und ruft zu großen Arten. Wir sind der Arbeit. Gläubige Soldaten, wir sind die Zukunft über Fluch und Thron. Denn wir sind Deutschland, wir sind die Nation. Ich halte es für selbstverständlich und glaube es gar nicht betonen zu brauchen, dass der Rundfunk nun in Zukunft nicht mehr ein Tummelfeld dieser geistigen Abfassungsteilende ist. Dass jüdisch-marxistische Schriftsteller im Rundfunk nicht mehr zu Wort kommen, um dort die Abfallprodukte ihres Kriegsgehirns ablagern zu können. Dafür sollen sie ihre Bücher schreiben, am besten im Hebräisch, damit sie nur die Menschen infizieren, die für in Frage kommen. Ich halte es auch für abwegig zu glauben, dass der Rundfunk nun der Bahnbrecher dieser Asphaltexperimente sein müsste. Deutschlandsender, wir sind alle deutschen Sender. Wir brachten die Ursendung der Sinfonie der Arbeit, die Hans-Jürgen Nierens und Herbert Wind zum Feiertag der nationalen Arbeit schufen. 2. Mai 1933. Lieber Adi, es ist alles einigermaßen in Ordnung. Platten sind im Funk vorhanden. Beide Manuskripte gefallen Hoffmann sehr. Hast du die Jugendherbergstunde gehört? Die Gedichte sind fast alle ausgefallen. Nur Rilke und Horst Lange ist geblieben. Sonst nichts Neues, außer dass ich in die NSDAP eingetreten bin. Heil Hitler. Günther. 7. Mai. Liebe Ursula, ich muss nun bis Montag hier bleiben, weil mich jemand im Funk sprechen will, was wichtig erscheint. Worum es sich handelt, weiß ich nicht und auch Günther nicht. Günther ist vergnügter Parteigenosse und lässt herzlich grüßen. Otto hat mich über das Verhalten in der Ehe ausgefragt, was sehr komisch war. Glauben Sie nicht, dass Sie nun die Aufgabe haben, Gesinnung zu machen, in Patriotismus zu tun, Märsche herunterschmettern zu lassen und nationale Gedichte vortragen zu lassen. Wenn all die Aussichten, die ich habe, sich realisieren, kaufe ich mir im Sommer einen Mercedes. Prost, lieber Adi. Sondern Sie müssen mithelfen, eine nationalistische Kunst und Kultur ans Licht der Welt zu bringen, die wirklich auch dem modernen Tempo und dem modernen Zeitempfinden entspricht. Winke Unterwinkel. Hörspielballade mit Musik von Alfred Karasch. Karasch Alfred, ein nationalsozialistischer Schriftsteller, stammt aus Ostpreußen und arbeitete als Redaktionsmitglied beim Berliner Lokalanzeiger. Zweites Kapitel: Lob der Heimat. Eine Geschichte sollt ihr hören. Ein Lied der Treue von einem Jungen zu seinem Vater. Ein Lied von einem Knabenherzen, das stark war, stärker als die Herzen der anderen Menschen. Kommt nun, ich führe euch in das Land, in dem alles gewesen ist. In dieses Land, das groß und gewaltig ist, wie die Treue des Knaben. Schulkinder singen allerweil vor dem Haus, Großvater. Haben die heute keine Schuld? Allerweil heben sie wieder warm und singen das Windliedl. Beim Arbeitsschau und nicht lang faulenzen, horchen, gappen. Der Bauer und die Windsbraut. Ballade für den Rundfunk von Richard Billinger. Bauer kehrt ja heim heut und sucht nimmer die fremde Welt draußen. Erstes Zentner, wie der Wind singt. Die Windsbraut ist oben unterm Dach, hab ihr ein Bett gestellt. Da kehrt's ein, schlaft's, wenn's müd wird und find's nachher da, mein Bub. Da kann kein Unglück mehr glücken, kriegt er sie gar zu seinem Weib, wird er der Reiche. Braucht er nimmer jeden Weg nachlaufen und die Fremde suchen. Er hat ja dann, was das Herz ihm fortjagt, daheim. Die Welt, die groß und das, was der eiserne Hammer aus dem eisernen Amboss jagt, den Funken von Glück. Strande, auf der Düne, im Sande, da steht eine Hütte, gar winzig, gar klein. Darin wohnt mein Vater, was möglich war, tat er, denn ich war sein einziges Goldsöhnelein. Lieber Martin, Hoffmann wartet dringend auf Nachricht von dir und auf ein Manuskript. Die Geister der Ahnen sollen nun doch gebracht werden. Ob als Reichssendung, weiß ich nicht. Mick, was ist mit dem Vater, Mick? Was ist das alles? Was ist mit dem Vater? Lass mich, ich muss noch vor dem Sturm im Boot alles fester beschlagen. Christo, Mutter, komm doch her, Mutter, mit dem Vater ist was. Den Mick weiß, frag doch den Mick. Was ist denn Mick? Was ist denn Mickchen? Sag doch, was ist. Na du hast es doch auch gesehen mit dem Weib da von dem Schiff. Und der Fischer ist nach der See zum Schiff. Frau, so hilf doch! Der Fischer ist nach der See, Frau. Ich glaub das, du, mit dem Schiff, mit dem Weib. Na, Mutterchen, was ist? Mickchen, so hilf doch der Mutter. Was ist das alles? Mutter, Mutter, was ist mit dem Vater? Mutterchen, so sag doch endlich, was ist? Was ist mit dem Vater? Was ist mit dem lieben Vater? David, lauf zur See. Lauf schnell, hol den Vater, der Vater will von uns gehen. Der Vater will von uns gehen? Das kann doch gar nicht sein, Mutter. David, lauf, du läufst ja schnell. Lauf zur See, hol den Vater, lauf, lauf. Die Windsbraut weint, Tochter, trage der Menschen Wonne und Weh. Der Vater jetzt Abschied nimmt, dem Bauern nimmer das Werden bringt. O liebe Tochter, ich muss jetzt scheiden, meine Eichen hüten und weiden. Ich wohne ja in einem finsteren Haus. Ich gehe nie mehr zu den Menschen heraus. Vater, Vater, bleib bei mir! Der Strand ist leer. Wir wollen zum Boot gehen. Was willst du denn am Boot, David? Ich habe doch vom alten Boot den Wimpel genommen, auf das neue Boot. Ich musste doch für den Vater den Wimpel setzen, dass er gleich weiß, wenn er kommt. Wann meinst du, dass der Vater kommt? Ich weiß es nicht, David. Meine liebe Ursula, trauriger kann ein Geburtstag von uns beiden wirklich nicht sein. Eichs haben Land in Poberow an der Ostsee gekauft und Günther will sich ein Haus dorthin bauen. Ich habe eine so große Sehnsucht, dass man sich als großer Mann und richtiger Vater fast schämen müsste. 11. September 33. Lieber Martin, Pleister ist gerade in Urlaub. Wir haben also bis zu deiner Ankunft Zeit. Pleister Werner, Redakteur am Deutschlandsender. Nach 1945 erster Intendant des deutschen Fernsehens. Ich habe außer vielen Gedichten für die Hörfolge an Prosa bisher Keller, Stifter, Sturm. Hast du noch etwas Besseres? Die Prosa ist da das Schwierigste dabei. Ein Buch über Bauernregeln habe ich auch. Vielleicht findest du noch etwas über Kirmes, Weinernte und Fruchtzeiten, die in den Oktober fallen. Pseudonyme sind, soviel ich weiß, beim Rundfunk jetzt verpönt. Günter Eich und Martin Raschke haben den Auftrag für eine einstündige Sendereihe des Deutschlandsenders. Sie heißt Deutscher Kalender, ein Monatsbild vom Königswusterhäuser Landboten. Erste Folge, 4. Oktober 1933. Letzte Folge, 9. Mai 1940. 26. Oktober. Lieber Adi, ich danke dir für deine Nachricht über die Rosskapelle, die nun im Novemberbericht des Königswusterhäuser Landboten auftauchen wird. Dieser Landbote ist eine erfreuliche Erscheinung älteren Jahrgangs, der viele Bauernregeln im Munde führt und gar nützliche Hausmittel mitzuteilen weiß. So berichtete er im Oktober, dass ein Skorpion sterben muss, wenn man einen Rettich auf ihn legt. Wenn man sowohl einen Skorpion wie einen Rettich gerade zur Hand hat, was ja zumeist der Fall sein dürfte. Jetzt hat er sich einen Hund zugelegt, der Texas heißt. Leider fürchte ich, dass dieser Hund im Dezember stirbt und im Januar durch einen Raben ersetzt wird, dem der Landbote vergebens das Sprechen beizubringen versucht. Er wird es nur bis zu einigen kürzeren Worten bringen, Mist ausblenden, Honorar erhöhen. Diese dichterisch wertvolle Wortfolge wird er am Schluss jeder Szene wiederholen. Mutter, siehst du ihn da? Der ganz groß und mächtig am Steuer steht. Er hebt die Hand zu uns und winkt. Vater! Vater! Siehst du, Mutter? Da ist er. Na, ich hab euch das ja immer gesagt. Nun ist der Vater doch nach Hause gekommen. Klar bei der Fock, Mick. Ist klar, Fischer. Lass fallen die Fock. Vier die Pik. Segel runner. Die große Fahrt ist nun zu Ende. Hütest du die Schwelle im Haus? Schützt uns der Vater, der Sturm. Lebt wo die Eintracht im Haus? Hilft noch im Acker der Wurm? Gar nimmer laufe ich fort, such in der Fremde den Ort. Du schenkst mir ja die weit große Welt. Hat es mir der Engel erzählt, brauch nimmer die Fremde bereisen. Tust du mich zum Herde heimweisen. Ist es nicht eine Insel des Friedens und der Wohlfahrt, die wir besiedeln? Und kann nicht jeder Deutsche mit Stolz von sich sagen, dass es sich heute wieder zu leben und zu arbeiten verlohnt? Hat man das schon vergessen? Dass wir 5 Millionen Menschen wieder ins Erwerbslesen zurückgebracht haben. Will man denn die Augen verschließen vor den grandiosen Projekten der deutschen Reichsbahnen, Reichsautobahnen? Wie ist es in Deutschland heute schön? Wage einer zu sagen, es sei alles beim Alten geblieben. Nein, sehr vieles hat sich geändert und sehr Grundsätzliches hat sich geändert. Ich bin glücklich und wir alle sind es. Drittes Kapitel. Eroberung der Herzen. Das Wesen der Propaganda aber ist, ich möchte fast sagen, eine Kunst. Und der Propagandist ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Künstler der Volkspsychologie. Zeitung, Zeitung, das Morgenblatt. Neue Illustrierte. Geben Sie her. 8:20, danke sehr. Zeitung, Neue Illustrierte, das Morgenblatt. Klare Antwort der Reichsregierung. Neue arabische Unruhen in Palästina. Erbitterte Kämpfe im Fernosten. Das Morgenblatt. Dr. Lorenz ermordet. Was? Dr. Lorenz ermordet? Jawohl, Herr. Der bekannte Arzt Dr. Lorenz? Ich weiß nicht, Sie können es ja nachlesen. 8:20. Danke sehr. Das Morgenblatt. Dr. Lorenz unter rätselhaften Umständen tot aufgefunden. Dr. Lorenz ermordet. Das Morgenblatt. Josef Martin Bauer, das tote Herz. Seine wichtigste Aufgabe besteht darin, täglich und stündlich sein Ohr an den Herzschlag des Volkes zu legen und zu lauschen, wie er schlägt und seine Maßnahmen auf den Takt dieses Herzschlages einzurichten. Sie haben Dr. Lorenz nicht getötet. Sie konnten es rein physisch nicht und sie konnten es auch nicht als Mensch. Als Mensch wohl nicht, aber am Menschlichen, am größten Menschlichen ist er zugrunde gegangen. Liebe? Liebe, ja. Und Freundschaft. Liebe und Freundschaft taugen schlecht zum Mörder. Den, der hier getötet hat, erreicht keine menschliche Gerechtigkeit mehr. Es war Andreas. Ihr Mann? Ja. Ihr Mann ist im April vorigen Jahres gestorben. Sind 1,5 Jahre. jetzt Ruhe. Man kann so viel denken dabei. Ich finde es sentimental. Es klingt geradezu albern. Du solltest dich lieber um deine Familie kümmern. Den ganzen Tag über bist du im Büro und wenn du zu Hause bist, hat man auch nichts von dir. Du sitzt da und träumst. Thomas. Ich habe noch in der Küche zu tun. Ein Mann kämpft mit seinem Traum. Von Uwe Ekelund. Funkbearbeitung Günther Eich mit Matthias Wiemann. Naja. Vati, ach, spiel doch weiter, ja? Es ist so schön, wenn du Musik machst. Findest du? Ja. Meine kleine Katze. Ich glaube, Vati, du wirst nochmal ein ganz großer Komponist? Ja. Stimmt, Vati. Dass mein kleines Mädchen nicht alles weiß. Siehst du, Helga, so des Nachts, wenn ich träume, dann höre ich immer wunderbare Musik. Schön. Ja, und dann ist mir, als ob ich das alles erfunden hätte. Und dass ich ein richtiger Komponist bin. Ein ganz berühmter Mann. Aber wenn ich dann aufwache, dann bin ich wieder der Buchhalter Johansen. Nun, und was ist dran schuld, dass du traurig bist? Dein Herz. Peter, dieses dumme, pochende Ding in deiner Brust. Ja, ja, das ist es doch, was mir wehtut. Aber was kann man denn dagegen tun? Du freilich kannst nichts dagegen tun, aber gib mir das Ding. Und du wirst sehen, wie gut du es dann hast. Euch, mein Herz? Nein, nein, nein, nimmer mehr. Dann müsste ich ja sterben auf der Stelle. Wenn ich dir's aus dem Leibe nehme, stirbst du nicht. Aber komm und überzeug dich selbst. Komm, hier durch die Kammer. Hörst du die lebendigen Herzen singen? Singen? Das kalte Herz, Märchenoper für den Rundfunk in einem Akt, nach Wilhelm Hauff. Text Günther Eich, Musik Marc Lothar. Ursendung März 1935. Was sind das für Gläser auf den Gesimsen? Was bewegt sich denn darin? In jedem Glas pocht und zuckt dein Herz. Siehst du an? Was hat bloß der Rundfunk mit uns vor, denke ich immerzu. Sollten wir, ohne es zu merken, prominent geworden sein? Liebe Ursula, Günther sitzt ja eben noch an der Weizenkantate in Versen für den Deutschlandsender. Wir werden zuerst die Kapelle Wolf machen und hoffen, in 4 Tagen mit ihr fertig zu sein. Hoffentlich klappt es. Die Rosen haben wir wunderbar zusammengemacht und Günther besteht darauf, dass er nur 1/3 des Honorars bekommt. Nett von ihm. Was mich aber am meisten interessiert, ist die Weizenkantate, die Geschichte der amerikanischen Prosperity in Versen. Damit will ich meinen Ruhm als Dichter endgültig befestigen. 17. April 1935. Lieber Peter Huchel, Pleister ist sehr interessiert an Ihnen. Er gab seiner Sekretärin Anweisung, eine Zeit mit Ihnen zu vereinbaren, wenn Sie anrufen. Da Pleister für einige Tage verreist ist, tun Sie es vielleicht am besten nach Ostern. Huchel Peter, ein hoffnungsvoller Vertreter der Funkdichtung, erhielt für den Gedichtband Der Knabenteich den Lyrikpreis der Kolonne 1932. Lieber Adi, in den nächsten Tagen schickt dir Huchel zur gefälligen Ansicht zwei Funkarbeiten. Die Magd und das Kind und die Herbstkantate. Huchels Vorschläge für Roßkopf. Roßkopf Veit, Abteilungsleiter Kunst am Reichssender Leipzig. Erstens Sonne, zweitens Wolken, drittens Regen, viertens Gras. Viertens ist wohl am eiligsten, wenn es überhaupt noch in Frage kommt. 21. Oktober 1935. Lieber Huchel, können Sie mir ein Exemplar Ihrer Herbstkantate schicken und sonstige Gedichte, sofern sie vom Nebel, vom Wind, von der Lampe handeln. Ich muss gerade den Novemberlandboten schreiben, der als bunte Folge zum Beginn der langen Abende angekündigt ist. Es ist eine festliche Gelegenheit, die uns zu dieser Stunde hier alle vereint. Tritt dort zum ersten Male der Reichssender Saarbrücken in den Kreis der großen anderen deutschen Sender. Liebe Fika, Peter Huchel an seine Frau Dora 1937. Mein Franken hat alles auf den Kopf gestellt. Und es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass ich hier paradiesische Männertage verlebe. Kurz gesagt, nicht nur die zauberhafte Landschaft mit ihren Bergen, alten Städten und Weindörfern haben mich in einen sanften Rausch versetzt, auch die unzähligen Bocksbeutel und Federweißen haben Leib und Seele verjüngt. Uns allen bekommt dieses Lotterleben sehr gut. Langsam denke ich an die Heimfahrt, aber vor dem 21. 22. Dezember werden wir kaum in Michendorf sein. Eichs Auto, das wir täglich strapaziert haben, musste gestern in eine Reparaturwerkstatt abgeschleppt werden. Vor dem 19. Dezember wird diese Arbeit kaum fertiggestellt sein. Wir fahren dann über Rothenburg, Dinkelsbühl, Bamberg, Jena nach Leipzig, wo wir ein Zusammentreffen mit Roßkopf vereinbart haben, und von dort auf dem schnellsten Wege nach Michendorf. Sie strömen ja von allen Seiten heran. Passen Sie nur auf, gleich wird der Anfang. Wer denn? Johansen. Wie beliebt, wer bitte? Sie kennen nicht Thomas Johansen. Eine unserer größten Redner. Das ist doch ein ganz berühmter Mann. Und das beste Mittel ist und bleibt immer noch die Versammlung. Ich halte es auch nicht für richtig, wenn unsere Redner immer mehr und mehr an den Rundfunk flüchten. Das kann bei einzelnen Gelegenheiten notwendig sein. Es ist aber nicht das Normale. Denn es ist etwas anderes, ob der Zuhörer den Redner sieht oder ob er ihn nur hört. Hoch, Johansen! Ihr Liebe, hoch! Ihr Liebe, hoch! Ihr Liebe, hoch! Ruhe! Ich bin in die Hauptstadt geeilt, um euch zu sagen, dass unsere Insel in Gefahr ist. Wir haben bereits unersetzliche Verluste erlitten. Der Feind durchzieht unsere Städte, Provinz nach Provinz, droht verloren zu gehen. Sehr richtig, sehr wahr. Heute sinkt mein Haus in Trümmer. Morgen gilt es deinem Heim, deiner Frau, deiner kleinen Tochter. Nein, Katze. Nein. Richtig. Wir gehen zugrunde. Wir gehen zugrunde. Was sollen wir denn tun? Ihr fragt, was wir tun sollen. Es geht um die Zukunft des Landes, um sein oder nicht sein. Ich sage euch, wie der Prinz müssen wir ausziehen und das Land von der Drachensaat des Feindes befreien. Der Prinz hat meine Prinzessin gerettet. Brüder, wenn der Mond voll ist, dann ziehen wir zum nächsten Kampf. Nach Osten, wo die Sonne herkommt. Hinter die Berge, wo es die Teufelsmänner gibt. Und Vieh und Weiber. Wir werden einen weiten Ritt tun. Und wir werden lange nicht wiederkommen. Und im Zeichen dieser Stunde will ich euch allen einen Namen geben. Ihr alle, die hier unter mir steht, ihr sollt Mongolen heißen. Träger des Lichts. Rolf Reißmann, der gelbe Reiter. Ein Tatsachenspiel aus der Welt des Genghis Khan. Eine Familie sein. Und darauf will ich euch schwören lassen. Es gibt keine Familien mehr. Du, mein Volksgenosse, bist nichts. wenn dein Volk dich nicht trägt. Du bist nicht. Es gibt keine Stämme mehr. Bist du von Seelen, Temuchin? Wer mir nicht folgen will, der kann in die Steppe gehen. Ich hindere ihn nicht. Aber meine Reiter werden nichts übrig lassen von ihm. Wenn wir eine Armee aufbauten, Kanonenrohre pressen und Granaten drehen, so nicht, um diese Macht gegen unser eigenes Volk einzusetzen, sondern um mit dieser Macht die deutschen Grenzen zu beschützen. Solange ich lebe und an der Spitze des Reiches stehe, werde ich die Vernunft der nationalen Selbsterhaltung gegenüber einzelnen solchen Wahnsinnigen erfolgreich verteidigen. Es mag vielleicht schön sein, über die Bajonette zu gebieten, aber schöner ist es, über die Herzen zu gebieten. Und das Land von der Drachensaat des Feindes befreien. Der Prinz hat meine Prinzessin gerettet, aber wir werden das Vaterland retten. Wir müssen das schmutzige Ungeziefer abwaschen. Abwaschen, das unser Land, das unseren Körper und unsere Seele befallen hat. Abwaschen, sage ich. Abwaschen. Was ist die Seife da? Seife? Wenn man sich waschen will, muss man doch Seife haben. Ach so, natürlich. Wir selber sollten die Seife sein, die uns von dem feindlichen Ungeziefer reinigt. Wir selber, meine Freunde, müssen die Seife... Niemand tut, dass du deine Seife woanders los wirst. Der Mann ist wohl Vertreter von der Seifenfabrik. Aber meine Freunde, so lassen Sie mich ausreden. Finde, nicht als Reklame. Einen Augenblick, meine Herren. Ich bitte Sie nur einen kleinen Augenblick. Ich werde Ihnen alles erklären. Sie verwechseln allem Anschein nach Propaganda mit Reklame. Und sehen in uns allen so eine Art von Reklameschef des nationalsozialistischen Deutschland. Reklame ist vielleicht erlernbar. Die Propaganda aber ist eine Kunst, die man beherrscht oder die man nicht beherrscht. Was willst du von mir, Peter? Ich habe noch einen Wunsch, Herr Schatzhauser. Können Steinherzen noch wünschen? Du hast alles, was du für deinen schlechten Sinn bedarfst. Und ich werde schwerlich deinen Wunsch erfüllen. Aber er hat mir doch drei Wünsche zugesagt. Einen habe ich immer noch übrig. Doch kann ich ihn versagen, wenn er töricht ist. Aber sprich, was willst du? Nehmt mir den Totenstein heraus und gebt mir mein lebendiges Herz. Hab ich den Handel mit dir gemacht? Bin ich der Holländer Michel, der Reichtum und kalte Herzen schenkt? Doch. Bei ihm musst du dein Herz suchen. Ach, er gibt es ja nimmer zurück. Du dauerst mich, so schlecht du auch bist. Und weil dein Wunsch nicht töricht ist, so kann ich dir wenigstens meine Hilfe nicht versagen. Was spricht der Schatzhauser? Durch welche List erhalte ich mein Herz zurück? Ich gehe mit dir bis an die Grenze meines Gebiets. Unterwegs erkläre ich es dir ganz genau. Komm. Mit flachenden Nebelhaaren in das schwesternschwarze Meer. Wohin will der Sturm mich tragen? Er ließ seine Meuchel los. Wen sollten wir heute jagen? Die Unruhe des Himmels ist groß. 18. Juni 36. Lieber Adi, zürne mir bitte nicht, aber ich will mich nicht an dieser Operette beteiligen. Meine Songs sind albern. Ich habe sie mir angesehen und noch weitere Albernheiten dazu zu schreiben, habe ich nicht im Sinn. Bitte betrachte diese Feststellung nicht als Koketterie. Ich sehe ein, dass meine Bemühungen, ein Schriftsteller zu sein, das heißt ein brauchbares Glied der menschlichen Gemeinschaft, vergeblich sind. Ich meine nicht des Geldes oder des Erfolges wegen. Das habe ich ja beides bis zu einem gewissen Grade gehabt und kann es weiterhaben. Aber ich werde nie und nimmer glücklich sein in dieser Rolle. Das Verborgene in diesem Lebenszustand hält mich ewig in schlechtem Gewissen. Jegliche undichterische Betätigung nehme ich mehr oder weniger nicht ernst. Also werde ich mit blauem Augenaufschlag und leicht flatterndem Haar auf den Parnass meiner Jugend zurückkehren. Und meine Gefährten dort werden mir verzeihen, dass ich lange fort war und dass ich manches Böse über sie gedacht und gesagt habe. Der Hund und Ruf zu Deutschlands Olympischen Spielen 1936. Europa, Asien, Afrika, Australien, Amerika. 3. Juli 36. Der Parnass, den ich halb ironisch zitiert und den du mir nun so emsig an den Kopf wirfst, ist ja, lieber Adi, ein merkwürdiges Ding und imaginäres Gebilde. Er kann in meinem bilderlosen Dachzimmer gegenwärtig sein und auf dem Potsdamer Platz, vor der Olympiaschanze, wie im Chabanais. Diese Gegenwart beglückt mich, und nicht mehr und nicht weniger wollte ich sagen. Nicht aber beglücken mich Dinge des Lebens, die mir nur erreichbar sind, wenn ich Operettensongs schreibe. Man muss alles bezahlen. Genüsse zuweilen mit Geld und Geld zuweilen mit dem Glück des Schöpferischen. Wir schließen hier den Laden. Wir schließen hier den Laden. 17. August. Lieber Martin, ich will mich nun an den Landbotensendungen nicht weiter beteiligen. Wenn du das September- und Oktober-Manuskript allein auf dich nehmen willst, so habe ich nichts dagegen. Weißt du, man sollte nicht am Abend auf dem Klavier fantasieren und Märchen erzählen. Man spinnt sich damit nur in irgendwelche Träume. Hast du schlecht geträumt? Geträumt habe ich wohl. Ob schlecht, das weiß ich noch nicht. Ich höre dich da drinnen. Dein Pochen macht mich arm und reich. O Glück, nicht anders zu gewinnen, als mit dem dunklen Tod zugleich. Peter, zieh dich um! Mutter, lies mit! Ich träume! Ich hatte unendlich Angst. Ich brachte früh schon den kleinen Blondschopf zu Bett. Ich bat den Größeren, er möge wach bleiben und auf mich warten. Kurz nach 9 klingelte ich dann an der Wohnung von Dr. Lorenz und ich war ganz erstaunt, dass er mich verhältnismäßig ruhig empfing. Komm, Johanna. Du darfst ohne Angst hereingehen. Niemand ist hier als ich und... Andreas. Von wem sprichst du denn? Von Andreas. Du redest irre, Lorenz. Du solltest dir einmal wieder die Ruhe vergönnen, auf die du ein Recht hast. Ich bin ganz ruhig. Ganz ruhig, liebe Johanna. Dann vergiss endlich, was dich quält. Ich habe Andreas. Ich habe an ihm noch mehr verloren als du. Du hast ihn nur verloren mit dem Tod. Aber ich habe die Schuld, dass er tot ist. Ich hatte es besser gemeint, als du glauben möchtest. Wenn ein Mensch weiß, warum du so gehandelt hast, dann ich. Und der Tote, wenn er sprechen könnte, dann würde er deiner Selbstanschuldigung widersprechen. Er spricht aber noch. Er ist nicht tot. Getötet, ja, aber nicht tot. Er kann sprechen, kann rufen, lebendiger als je. Schau einmal dorthin, Johanna. Was für sonderbare Dinge hast du da aufgenommen? Es ist nur eine kleine Tonapparatur. Und? Ach, du verstehst wohl nicht. Den Film habe ich mir beschafft, in Nauheim. Ich bin doch Arzt. Ich bin doch schließlich der Arzt, der Andreas vor und nach Nauheim behandelt hat. Und du wirst dich vielleicht noch erinnern, was Andreas einmal aus Nauheim geschrieben hat, als er sein eigenes Kardiogramm hörte. Lorenz! Nein! Nein! Habe ich nicht das Recht, mich mit dem Menschen noch einmal zu unterhalten? Den zu töten, mir niemand das Recht abgesprochen hat. Lass die Hände hat. Davon, ich bitte. Nein! Gib den Film heraus, sofort! Gib ihn her! Gib ihn mir, dass ich ihn vernichten kann. Niemals! Du wirst mich nicht hindern, dass ich das, was lebendig geblieben ist von Andreas, einmal noch als Leben zu hören verlange. Geh fort, wenn du mich hindern willst. Geh fort, Johanna! Du hast zuweilen, als Andreas noch lebte, davon gesprochen, dass du mich lieb hast. Ich weiß nichts von Liebe und brauche keine Liebe mehr. Dieses leichtfertige Wort von der Liebe hat ihn getötet. Und jetzt will ich hören, ob er auch als Toter noch wagt, mir die Schuld ins Gesicht zu schreien. Da, da, hör zu. Nach dem vorliegenden Obduktionsbefund starb er an einer Herzruptur. an einer gewaltsamen Zerreißung des Herzmuskels. Kann der Fall aus so geringer Höhe schuld sein? Ich weiß es nicht. Die Verletzung an der Schläfe, die durch den Sturz auf den Ständerfuß der Lampe verursacht wurde, ist nur von geringer Bedeutung. Also sind sie nun beide tot, weil der eine den anderen gerufen hat. Und kalt und laut geht das Leben draußen weiter. Es ist kein Traum, wir sind lebendig da. Und du sollst mit uns leben. Vergiss, was dir und mir geschah. Wenn ihr mir denn vergeben. Wir sind in Schmerz, wir sind in Groß. Euer Dorf hinab und Peter sei kein Tor, zünd neue Meiler an im Wald, sei kühler wie zuvor. Nimm meine Hand, zieh mich zurück, vergiss die Spukgewalte. Das Sprachrohr des deutschen Volkes in die Welt hinein. Viertes Kapitel. In die Fremde. Er hat auf Posten zu stehen gegen Lüge und Verleumdung und damit ist er neben der Presse die schärfste geistige Waffe im Daseinskampfe unseres Volkes. Möge er das immer darbleiben und sei er dazu auch in Zukunft die Stimme des Führers. Vor allem, wir leben jetzt in einer großen Epoche, die die Menschen mobilisiert, die ihr Vertrauen erweckt und die Zuversicht stärkt. Das kann nicht ewig aufrechterhalten bleiben, wenn nicht eines Tages eine Einlösung dieser Hoffnungen erfolgt. Mit anderen Worten, unser Volkstod ist das Ergebnis unseres Raummangels. Und umgekehrt, unser Raummangel wird die Folge haben eines Volkstodes. Das muss man einsehen. Vielleicht kommt irgendeiner einmal auf den Gedanken, uns mit Bomben und Flugzeuggeschwadern die Zivilisation zu bringen. Wir Deutschen hier im kanadischen Urwald schätzen uns glücklich, den deutschen Wellen lauschen zu können. Es ist auch alles, was wir sozusagen hier im Winter an Zerstreuung und Unterhaltung haben. Aber auch zuweilen, wenn man so am Lautsprecher sitzt und lauscht, da übermannt mich eine furchtbar große Sehnsucht und Heimweh nach der deutschen Heimat, sodass es kaum zu überwinden ist. Man kann es noch so gut haben im fremden Lande, aber das Deutsche sitzt fest und die Sehnsucht nach dem deutschen Heimatland stirbt nie. Thomas, ich kann es mir nicht mal während der Regenzeit vorstellen, dass du zwischen Abendbrot und Schlafengehen nicht noch rasch an irgendeine Arbeit denken musst. An einen Sack mit Klei oder Luzerne oder an den Beschlag der Pferde, an die Ausbesserung der Zäune, ja, ja, ja. Sag mal, bist du überhaupt schon mal in deinem Leben leichtsinnig gewesen? Also ich meine, in deinen jungen Jahren. Mein liebes Kind. Also andere junge Leute, ja. Aber du? Unmöglich. Hat dir nicht einmal Onkel Robert erzählt, in welcher Verfassung ich vor 10 Jahren den heißen Boden Australiens betreten habe? Hat er dir nicht derartiges erzählt? Ja, wie ein gestrandeter Heizer, sagte Onkel Robert. Zerrissen und abgebrannt, obwohl er dir 100 Pfund für die Überfahrt geschickt hatte. Und du hast es damals nicht geglaubt? Nö, Thomas. Und doch hat Robert die Wahrheit gesprochen. Du machst dich lustig über mich. Aber ich bitte dich keineswegs. Ja, warum hast du mir denn nie davon erzählt? Weil ich bisher eine Art Scheu davor empfand, von Port Said und meiner Überfahrt zu sprechen. Peter Huchel, Die Freundschaft von Port Said, ein Spiel zwischen Heimat und Übersee. Deutscher Kurzwellensender, 7. April 1938. Es ist in Worten nicht zu beschreiben, wie tief der Kurzwellensender uns Deutsche in Gedanken und Erleben die Heimat näher und näher bringt. Ich habe mich daher entschlossen, den Millionen Deutschen in Österreich nunmehr die Hilfe des Reiches zur Verfügung zu stellen. Seit heute Morgen marschieren über alle Grenzen Deutsch-Österreichs die Soldaten der deutschen Wehrmacht. Sag es mir offen. Krieg ist im Land. Das höre ich zum ersten Mal aus eurem Mund, Herzogin. Wer hat es euch kundgetan? Mein Herz. Ach, Hildiger, ein banges Gefühl quält mich seit vielen Monaten. Immer sehe ich brennende Häuser und ein weites Schlachtfeld, auf dem die Toten liegen. Seid unbesorgt, Frau Luitgard. Euer Gemahl liegt an eurer Seite, gesund und froh. Ich weiß. Aber dann kommt sie wieder, die bleiche Angst, und geht nicht von mir, Tag und Nacht. Fritz Meingast, Die Schlacht auf dem Lechfeld 955, urgesendet März 1938. Lieber Martin, Schwitzke rief an und alles ist anders. Schwitzke Heinz, Redakteur am Deutschlandsender, zuständig für den Königswusterhäuser Landboten. Nach dem Krieg Leiter der Hörspielabteilung des Norddeutschen Rundfunks und Wiederdramaturg Günther Eichs. Er las mir das Programm für den 1. April vor. Etwa so. 6.30 Uhr Sauwetterbericht, 12 Uhr mittags Tanz um Mitternacht, 14 Uhr Gymnastik für ältere Herren und so weiter. Ebenso blödsinnig soll die Landbotensendung sein. Sie heißt »Hier irrt der Landbote« und ist nur 20 Minuten lang. Sie kann also in etwa enthalten einen Besuch bei den Bananenbauern in Schleswig-Holstein, neue Züchtungsergebnisse, meinetwegen die gelungene Kreuzung zwischen Schäferhund und Krokodil, irgendwelches alberne Brauchtum, aber man muss es sofort als Quatsch erkennen und so weiter. Troll soll möglichst viel bellen. Schließlich muss die Sendung tragbar für die ländlichen Hörer sein. Es soll also nachher niemand beleidigt sein. Schwitzke möchte gern ein kurzes Exposé haben. Liebe Dora, heute ist für mich wieder ein kritischer Tag. Leipzig rief heute früh an und bat um Übersendung der Margarete Minde. Schließlich einigten wir uns auf Mitte August. Du wirst dir vorstellen können, wie mir jetzt die Hände zittern. Eich ist noch immer an der Ostsee. Ich bin also noch allein und das ist auch gut so. Kunert überwies mir gestern telegrafisch 150 Reichsmark. Damit kann ich die ersten Löcher zustopfen. Das Wasser stand mir schon bis an den Hals. Erholt euch gut. Freut euch des Lebens. Ich werde das auch wieder tun. Euer Peter. PS. Am 15. August wiederholt Leipzig die Freundschaft von Port Said. Doch willst du mich bringen im Frühling nach Haus, so leg ich mein Tuch um und geh dir voraus. Ob der oder jener, was macht es mir aus? Scheint ihr munter zu werden, Dick. Er zappelt wie an den Strand geworfener Hai. Wo ist mein Geld geblieben? Was, weg, du. Man muss es mir aus der Tasche gestohlen haben. Sonst hätte ich doch noch... Wo ist meine Brieftasche? Hältst du mich für einen Dieb, Kleiner? Aber diese Luft hier! Schreien Sie ja nicht so! Wenn sie übers Ohr gehauen hat, dann ist ihre eigene Schuld. Kommen Sie. Lassen Sie doch den Jungen in Ruhe. Der Junge bleibt hier. Er schuldet mir noch ein paar Gläser Whisky. Bist du sein Vormund? Kommen Sie. Mein Schiff, ich habe mein Schiff verloren. Schrei doch deinem Dampfer nicht nach. Der wartet schon in Suez. In Suez? Ja, wir haben noch eine Chance für dich. Kommen Sie. Sie haben hier nichts mehr zu suchen. Ich habe Ihnen etwas zu sagen. Wer zum Teufel sind Sie denn? Was haben Sie andauernd, sich um meine Dinge zu kümmern? Sie werden jetzt mit mir gehen. Lassen Sie mich doch los. Nein, Sie müssen sich schon an meine Gesellschaft gefallen lassen. Zum Donnerwetter, was fällt Ihnen denn ein? Wollen Sie mich zur Tür hinauswerfen? Wenn Sie nicht gutwillig kommen, ja. Was wollen Sie von mir? Sie sind Deutscher, ich bin's auch. Im Augenblick fühle ich mich für Ihr Tun hier und Lassen verantwortlich. Kommen Sie los, kommen Sie. Ich will nicht. Der eine sagt, ich höre im Rundfunk nur Politik. Der andere, ich nur Musik. Der dritte hört nur Nachrichten oder Sport oder Hörspiele. Jeder stellt den Empfangsapparat nach Bedarf und Geschmack ein. Entscheidend aber ist, dass er ihn einstellt. 17. April 1939. Lieber Martin, Also, der Landbote soll im Mai einer Kraft durch Freude-Wandergruppe begegnen. Da an der Besprechung auch zwei Herren vom Amt für Reisen, Wandern und Urlaub teilnahmen, vermute ich, dass es sich um einen Wunsch von höherer Stelle handelt. Alles, was wir Nationalsozialisten tun, ist für uns Politik. Reichsintendant Dr. Heinrich Glasmeier, 1939 vor Rundfunkmitarbeitern. Es gibt infolgedessen auch im Rundfunk gar nichts, was nicht politisch ist. Der ganze Rundfunk muss in allem, was er tut und in allem, was er unterlässt, politisch gewertet, politisch beachtet werden. Wenn ich im Rundfunk dem Volke Unterhaltung biete, Belehrung biete, ihm Kraft und Freude gebe, so ist das nicht Zweck an sich, sondern es ist nur Mittel zum Zweck. Folgende Punkte wären besonders zu berücksichtigen. Erstens, der Gegensatz Stadt-Land soll durch die KDF-Wanderungen gemildert werden. Zweitens, diszipliniertes Wandern im Gegensatz zum Horden-Wandervogel. Drittens, gemeinschaftsbildende Kraft der KDF-Wanderungen. Viertens, Vielseitigkeit des Wanderns und des KDF-Wanderwartes. Heimatkunde, Naturkunde, Geschichte, Kunst, Brauchtum und so weiter und so weiter. So, das wäre es. Ich fürchte, du wirst nicht sehr vergnügt darüber sein. Ich bin es auch nicht. Übrigens hörte ich, nicht im Funk, sondern unter der Hand, dass man im Stabe Darés schlecht auf den Landboten zu sprechen ist. Er wird als romantisch und liberalistisch aufs Schärfste abgelehnt. Nun, ich denke, der gute alte Königswusterhäuser wird sich ohnehin in diesem Herbst pensionieren lassen. Das wäre mir denn doch lieber, als dass er geköpft würde. Hören müssen den Rundfunk alle. Er ist da. Er kann gar nicht mehr umgangen werden. Die Technik lacht ihre Kritiker aus und setzt über ihre Einwände hinweg ihren unaufhaltsamen Siegeszug fort. Das Schiff läuft doch voll, Thomas! Los, rauf! Wie der Kette knallt! Doch ist die Leiter klar, los! Los, renn um dein Leben! Und du, Paul! Ach, einer muss doch hier unten löschen. Einer muss doch für die Lumpen die Kastanien aus dem Feuer holen. Ich lass dich nicht im Stich, Paul! Wir schaffen es ja allein. Pedro nimmt den Backbordkessel. Ja. Wir brauchen dich nicht. Geh jetzt, Junge, los, geh! Das Wasser kommt sonneweiß von oben! Sollen wir wie die eingeklemmten Katzen hersaufen? Verflucht, rauf nach oben! Komm doch mit, Jungs, komm doch mit, komm! Nimm doch den Jungen mit! Ja, los, Asch, komm nach, ich bring dich da oben raus, komm! Warum kommst du nicht? Hinauf, Thomas! Nein, ich lösche den Deckbordkessel! Willst du denn hier in der Hölle verbrühen, Junge? Hilf, sag ich! Du gehst mir doch bloß im Wege, geh doch! Bleibe hier, ich lösche die Feuer! Du willst bei mir bleiben, Junge? Du wirst mich wirklich nicht im Stich lassen. Thomas, Junge, das werde ich dir nie vergessen. Ruhig, Blut, mein Junge. Ruhig, ruhig. Tritt dich in die glühenden Flaggen da. Zieh die Roste mit der Schleuse raus. Los, recht, Thomas. Schnell, schnell. Wir schaffen es ja noch. Mein Gott, wir müssen es doch schaffen. Das Wasser dringt aus dem Punkt an, das Wasser, Paul. Fahrt, wir müssen rauf. Komm, schnell, schnell. Hier durch den Tunnel, durch den Gang rechts. Dort vorne ist die Luke zum Dick. Wo bleibst du, Paul? Komm doch. Lauf doch voraus, lauf. Ich komm gleich nach. Noch zwei Feuer löschen. Die Funkertür schließen. Ich komme bestimmt, Thomas. Hallo, hier, Thomas. Ein Boot ist noch da. Rasch, Junge. Der Dampfer sagt ab. Mein Gott, wo ist Paul? Lass mich los, Pedro. Ich muss zurück. Ah, festhalten. Halte doch den Jungen fest. Lass mich los. Ich will zurück. Paul! Paul! Der Dampf! Die Hölle! Als ich erwachte, war ich an Bord eines australischen Touristendampfers, der uns zu Hilfe geeilt war. Bis zum Morgengrauen wurde die Unglücksstelle abgesucht. Und dann fuhren wir weiter und ich wusste, dass ich meinen besten Freund verloren hatte. Fünftes Kapitel. Gegen eine Welt von Feinden. Lieber Adi, ich bin nicht wegen meiner soldatischen Tugenden eingezogen worden, sondern natürlich wegen meinem Auto Katrinchen, die ich heute verfluche. Nun, sie gehört mir nicht mehr, sie wurde mir abgekauft für einen respektablen Preis. Erst stand ich mit ihr 8 Tage lang auf einem Sammelplatz, von morgens um 6 bis abends um 10 zum Absterben. Dann ging's nach Rangsdorf zu den Luftnachrichten und ich wurde zu einem sogenannten Funker und in eine prächtige Uniform gestellt. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Nun aber hocke ich hier in der sechsten Woche in Hinterpommern und ich fahre erst einen Oberleutnant, jetzt einen Leutnant. So kommt man herunter. Vom besetzten Gebiet habe ich bisher nur Nakel gesehen, mit Häuserruinen, schmutzigen Weibern und abgeführten Franktireurs. Aber die Semmeln waren gut und die Äpfel billig. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Nun habe ich mich langsam an alles gewöhnt und bin zu vielen Stunden dankbar, dass ich keine Hörfolgen mehr zu schreiben habe. Wer freilich meine Miete in Berlin zahlen soll, weiß ich nicht. Weiß der Teufel, wie nun alles wird. Mission des Dr. Mackenzie. Ein Hörspiel von Arthur Kunert. Professor Ernst von Bergmann, Paul Wegener. Dr. Mackenzie, Rudolf Kleinrogge. Der englische Botschafter, Bernard Minetti. Der englische Presseattaché, Paul Dahlke. Spielleitung, Gerd Fricke. Berlin, englische Botschaft. Am 4. März 1887. Verzeihung, Exzellenz. Was ist, Stockley? Exzellenz, ich komme eben aus dem kronprinzlichen Palais. Das Halsleiden des Kronprinzen ist nach den letzten Untersuchungen der Ärzte durchaus nicht so leichter Natur, wie bisher angenommen wurde, sondern hat sich zu einer sehr ernstzunehmenden Angelegenheit entwickelt. Ach, das entschuldigt allerdings die Störung, Stockley. Ist ja ausgezeichnet. Das habe ich auch gedacht, Exzellenz. Und wer behandelt? Vorläufig hat der Kaiser Professor Ernst von Bergmann berufen, Exzellenz. Bergmann? Ah, ist das nicht... Der Chef des Königlichen Klinikums. Ganz recht, Exzellenz. Ein gebürtiger Balte. Man sieht in ihm den größten zurzeit lebenden deutschen Chirurgen. Aber er hat natürlich auch seine Gegner und seine Neider. Und ich habe mir sagen lassen, dass es nicht wenige sind. Demnach halten Sie es für möglich, dass man an seine Stelle einen englischen Arzt bringen kann? Es erscheint mir zumindest nicht ausgeschlossen, Exzellenz. Hm, nicht ausgeschlossen, Und wenn das möglich wäre, Torquay, wir wären mit einem Schlage der ganzen Schwierigkeiten enthoben, die sich uns auf dem Weg über die Kronprinzessin beim Kronprinzen entgegenstellen würden. Ja, wunderbar, einfach wäre alles. Der deutsche Kronprinz erkrankt, England stellt einen Arzt und rettet ihn. Wer wird hinter einer solchen Fassade noch vermuten, dass wir einen Arzt benutzen, um auf den Kronprinzen endlich den Einfluss auszuüben, den wir zur Lenkung der deutschen Politik brauchen? Und gibt es einen besseren Mittler für unsere Pläne als einen Arzt? Vertraut nicht jeder Patient seinem Arzt am meisten? Sehr gut. Sehr gut. Hoffentlich ist es ein recht schwieriges und langwieriges Leiden, damit es sich auch lohnt. Freilich, England wollte auch nicht einmal allein nur Streiter Gottes sein, sondern es hat immer auch andere dann eingeladen, an diesem edlen Streit teilzunehmen. Es hat nicht sich gerade bemüht, die Hauptlast zu tragen, sondern für so gottwohlgefällige Werke, da kann man auch immer Mitkämpfer suchen. Das tun sie auch heute. Günter Eich, Rebellion in der Goldstadt. Denk doch daran, dass der Mensch nicht nur ein animalisches Wesen ist. Ach, du predigst wieder, Lilien. Wie vergeblich sind meine Erziehungsversuche. Wenn ich nicht bestimmt wüsste, dass es wieder mal ein neues Spleen von dir ist, dann würde ich sagen, du hättest doch Missionarin werden sollen. Bei den armen Negern in Johannesburg, die so schwer für deinen armen Vater schuften müssen. Ich glaube, es ist Gottes Wille, dass ich hier in London bleibe und mich zuerst einmal der Arbeiter hier annehme. Ist der Nachtclub der geeignete Ort, um den lieben Gott zu zitieren? Aber Dickie, Gott ist doch überall. Ich habe ihn im Nachtclub noch nicht gesehen, aber man kann natürlich nicht wissen. Vielleicht ist er in der Jazzband und bläst Saxophon. Na, pfui, Digi, du bist wirklich ein Atheist. Übrigens hörst du mir nicht zu, Lilian. Wo siehst du hin? Interessieren dich die fetten alten Gentlemen da drüben? Na, ein bisschen. Ach so, der Jüngere dabei, ist es der? Wer, Thompson? Der Glatte mit den Basiliskenaugen und dem Gorillagebiss. Die englische Geschichte ist eine einzige Reihenfolge von Vergewaltigungen, von Erpressungen, von tyrannischen Misshandlungen, von Unterdrückungen, von Ausplünderungen. Es gibt Dinge, die wirklich in keinem anderen Staat und bei keinem anderen Volk denkbar gewesen wären. In einer Londoner Kneipe. Hans Rehberg, Kapstadt, Hörspiel über den Burenkrieg, Oktober 1939. Ist der Bure tapfer? Nein. Warum besiegt er ihn dann nicht? Weil er eine verdammte Kampfart hat. Aber jetzt ist es aus. So? Warum? Das hier, das habe ich gefunden. Was ist das? Oh, ein Steinchen. Wenn du dieses Steinchen in Amsterdam schleifen lässt, dann ist das Steinchen ein Brillant. Nein. Schaffery, das findet man in Afrika. Ach, wann wird der Krieg zu Ende sein? Ach, bald, mein Engel, bald. Der Kitchener, unser General, hat sich ein großartiges System ausgedacht. Es spart Blut und wird dem Krieg ein schnelles Ende machen. Aber pass mal auf. Ja. Wir machen große Lager, ziehen erstklassigen Stacheldraht drumherum, stellen Posten mit Maschinengewehren auf und stecken in die Lager alle Weiber und Kinder. Nein. Gibt ihnen wenig zu essen und zwingen die Männer, die Waffen zu strecken. Nein. Ja, prima, was? Ja. Das ist ein Einfall, Mary. Ein männermordender Krieg geht schnell zu Ende, wenn man die Weiber vernichtet. Pfui, Eddie. Was? Ja, Mary, glaubst du denn, der Tommy, der trüge seine Knochen gern zum Markt? Die Armee sagt, General, wir haben genug Blut. Sir, denken Sie sich etwas aus, was den Gegner ohne Blutvergießen in die Knie zwingt. Das ist human. Ah, noch ein Whisky. Hm? Wie gefällt dir der Stein? Gut, Eddie. Aber behalt ihn. Oh. Ja, ich hab noch mehr davon. Man hat für alles Krieg geführt. Man führt den Krieg, um seinen Handel zu erweitern. Man führt den Krieg, um andere zu veranlassen, dass sie Opium rauchten. Man führt aber auch Krieg, wenn notwendig, um Goldgruben zu gewinnen, um die Herrschaft über Diamantengruben zu bekommen. Ja, was esse ich jetzt? Das ist die Frage. Johannesburger Goldminen, die liegen mir schon schwer im Magen. Ein zu fettes Hammelsteak. Oh, eine Erleuchtung. Ober, ich esse ein Hammelsteak, aber nicht zu fett. Was sagt er? Er meint, dass ja Mr. Thompson in einigen Tagen nach Südafrika abfährt und mit unserem Johannesburger Kollegen mit der Bergwerkskammer verhandeln wird. Mr. Thompson, Ihr Sekretär. Ja. Ah, das sind Sie, junger Mann. Jawohl, Milord. Die Minen sind nicht genügend rentabel, Milord. Aber ich habe in meiner Denkschrift zahlenmäßig nachgewiesen, dass sich die Erfolgsrechnung fast aller Gruben wesentlich verbessern ließe. Statt 2% könnten 3-4% Dividende ausgeschüttet werden. 4%? Na, und wie erreichen Sie das? Durch ein sehr einfaches Verfahren. Nämlich Herabsetzung der Löhne. Herr Churchill brennt schon auf diese zweite Phase. Lässt durch seine Mittelsmänner, und er tut es auch persönlich, die Hoffnung ausdrücken, dass nun endlich bald der Kampf mit den Bomben beginnen möge. Und sie schreiben schon, dass dieser Kampf natürlich auch nicht vor Frauen und Kindern Halt machen wird. Im Konzentrationslager. Mutter, ob Antje schon im Himmel ist? Ja. Und ob Paul auch schon im Himmel ist? Ja. Mütterchen, warum weinst du denn, wo sie doch im Himmel sind? Mütter weinen, wenn ihre Kinder so jung sterben. Warum sind denn Paul und Antje so früh gestorben? Weil sie krank waren, mein Kind. Mutter, wenn wir zu Hause geblieben wären, wären dann Paul und Antje auch so früh gestorben? Nein. Mütterchen, Bist du mir böse, weil ich so viel frage? Oh, nein, mein Junge. Mütterchen, weißt du auch, warum ich so viel frage? Nein. Weil ich die Engländer hasse. Hasse, Mütterchen. Und wenn ich groß und wieder gesund bin, dann wird auch wieder Krieg sein. Und dann, Mütterchen, dann will ich Paul und Antje rächen. So wahr mir Gott helfen wird. Du glaubst wohl, ich sehe nicht, wie sie sterben. Du denkst wohl, ich sei zu klein. Ach, ach, Mutter. Sei nur still, mein Junge. Es wird der Tag kommen, an dem wir sie alle ins Meer jagen. Mutter, die Fliegen quälen mich. Nein, schlag sie nicht tot. Es ist sehr gut, wenn sie mich quälen. Dann vergesse ich nie, dass die Engländer uns gefangen halten. Oh, mir ist so heiß, Mutter. Ach, und so kalt. Jan. Psst. Ich habe dich sehr, sehr lieb, Mutter. Ich möchte mich ausstrecken. Viel länger, Mutter, als ich bin. Ach. Jan? Mutter. Hier, Jan. Hier hast du meine Decke. Jan? Jan, hörst du mich? Ja. Liebling! Vater unser, der du bist im Himmel. Der ganze Blockadekrieg ist überhaupt nur ein Krieg gegen Frauen und gegen Kinder. Der Krieg gegen die Buren war ein Krieg gegen Frauen und Kinder. Damals wurde das Konzentrationslager erfunden. In einem englischen Gehirn ist diese Idee geboren worden. Wir haben nur im Lexikon nachgelesen und haben das dann später kopiert. 22. Januar 1940. Liebe Ursula, es ist zwar schon spät in der Nacht und ich liege auch schon im Bett, aber ich will dir doch schnell erzählen, denn du musst alles gleich wissen. Nach den ersten Vorträgen von Hadamowski, Bernd und so fand ein großartiges Mittagessen statt. Arthur A. Kunert an seine Frau von einer Schriftstellertagung im Berliner Rundfunk, bei der die gesamte Rundfunkführung anwesend war. Darunter Reichssendeleiter Eugen Hadamowski und der Leiter der Rundfunkabteilung im Propagandaministerium, Alfred Ingemar Berndt. Fand ein großartiges Mittagessen statt, bei dem ich, ohne es recht zu merken, zu dem Hasenbraten 2 Glas Moselwein, 2 Glas Rheinwein und danach 2 Cognacs trank. Das ist wichtig für das Folgende. Vom Essen nämlich ging's ins Propagandaministerium, wo im Theatersaal Minister Goebbels zu uns sprach, ungefähr 10 Schritt von mir entfernt. Alles stand, Stühle gab's keine. Dr. Goebbels redete etwa 1 Stunde. Dann wurden wir ihm alle vorgestellt, und er redete noch einmal und sagte, dass es doch große Stoffe gäbe, und die Dichter scheuten sich, Aufträge zu übernehmen, und es meldete sich niemand bei ihm, und besondere Not sei im Film, dass die Dichter für ihn nicht schreiben wollten. Das sagte er und wollte noch mehr sagen, und Ursula, ich weiß selbst nicht, wie es kam, aber ich hörte mich auf einmal sagen, »Einen Augenblick, Herr Minister, so ist das nicht. Wir wollen schon, aber können nicht. Ich habe zum Beispiel einen Vertrag mit der UFA. Schlag ihr genau die Stoffe vor, die Sie eben nannten, Rückwanderung und englische Finanztumschaft, und bekam zur Antwort, dass das zu heikel wäre.« Ursula, ich war furchtbar erschrocken, und es war entsetzlich still, und dann sagte der Minister, das sei natürlich katastrophal, läge daran, dass der Film noch nicht lange in Staatshänden wäre und würde sofort geändert. Ich aber solle sofort mit dem Reichsfilmdramaturg die Dinge durchsprechen und nach dem Empfang noch dableiben. Die deutsche Ärzteschaft der Bergmann, 10 Pfennig. England hätte den Kronprinzen der Tag soeben 19 Pfennig. Der Kronprinz aus Deutschland. Bitte schließen Sie das Fenster, Schwester Anna. Ist Professor Gerhard noch nicht gekommen? Professor Gerhard? Nein. Der ist abgereist, Herr Professor. Abgereist? Ja, wie denn? Ist er denn nicht überzeugt, dass uns der Kronprinz über kurz oder lang doch brauchen wird, damit wir wenigstens sein Leben, wenn auch nicht mehr seine Sprache, zu retten versuchen? Das weiß ich nicht. Herr Professor Gerhard hat nur noch gesagt, dass ihm nach diesen Demütigungen nichts mehr zu tun übrig bleibt. 23. Januar 1940.

Zum Teufel, was sind das? Flugzeuge. Was? Da, drei Flugzeuge. Du, hör mal, was nicht für uns ist, das ist wieder uns. Die Arbeiter haben keine Flugzeuge. Das ist die Linie Pretoria-Kapstadt. Mit drei Maschinen beflogen? Nein, Mike. Die Sache gefällt mir nicht. Ach was. Sie halten Kurs direkt auf uns zu. Wir beide sind nicht so krass am Kommen. Das Arbeiterhaus. Runter vom Dach, Mike. Du! Lass doch. Die werfen Bomben! Mike! Mike! Ich denke mit Entsetzen, wie schlecht ich meine Freiheit und den Frieden genutzt habe. Sollte es diese beiden Dinge jemals wieder geben, werde ich die Hälfte des Jahres auf Reisen gehen und außerdem nie wieder einen Landboten schreiben. Dieser blüht munter fort und eben wegen selbigen habe ich großen Krach mit Martin, der zwei Tage hier ist. Die letzte Folge wird am 9. Mai 1940 gesendet, einen Tag nach der Ursendung von Günter Eichs Rebellion in der Goldstadt. Martin Raschke hat sie alleine geschrieben. 10. April 1940. Mein Hörspiel »Rebellion in der Goldstadt« ist mit Ach und Krach fertig geworden und ist ein jammervolles Werk. Dennoch hoffe ich stark auf eine baldige Sendung, honoraris causa, mit Anschluss an die Sender sämtlicher inzwischen eroberter Gebiete. Gib mir die Zeitung her. Ah, Smuts hat eine Rede gehalten. Nach den bitteren und traurigen Tagen von Johannesburg soll trotz allem der berechtigte Groll gegen die Aufrührer vergessen sein. Eingedenk des schon vergossenen Blutes wollen wir milde walten lassen anstatt der Gerechtigkeit. Damit handeln wir, soweit es der Tradition unseres Mutterlandes England entspricht, hart im Kampf, aber gnädig gegen den Besiegten zu sein. In der Tat, so hat England immer gehandelt. Indien, Irland, die Buren. Prächtige Rede, Herr Smuts, sehr prächtig. Und deshalb rufen wir unseren irregeleiteten Landsleuten zu, es sei alles vergeben. Lebt wieder brüderlich und friedlich mit uns. In meine Arme, Herr Smuts, in meine Arme. Oh, wundervoll, wundervoll. Die Bibel ist nichts dagegen. Was war das? Schüsse? Das friedliche und brüderliche Leben geht schon los, scheint mir. Bleib aber nicht still, ich komm her, ich mach schon auf. Der Zwietracht, die uns schänden. Wir schwören Krieg, der Hoffart, die nur prahlt. Wir schwören Krieg, der Eitelkeit, die blendet. Wir schwören Krieg, dem Geiz, der Grämlichkeit. In unseren Herzen wird der Feind geschlagen. Wir schwören Krieg, der Feigheit, die sich duckt. Wir schwören Krieg, der Trägheit und dem Zahn. SA halte Wacht. Hörfolge von Helmut Hansen, dem Sprecher und Regisseur des Königs Wusterhäuser Landboten. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? 16. Dezember 1943. Liebe Jutta, heute erreichte mich die unfassbare Nachricht. Sie betraf mich tief. Jutta, du weißt, was auch ich an Martin verliere. Ich kann dich nicht trösten, aber sei versichert, dass ich dir jederzeit zur Verfügung stehe. Martin Raschke starb am 24. November 1943 in Russland an einem Bauchschuss. Folge ihm, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können. Holla, ihr Herren, holla! Das ist der Hennings und die Schlacht beginnt. Wer ist das was? Der Oberst Hennings, Arthur, der sich in Franz' Rücken hat geschlichen. Seht, wie er furchtbar sich am Rhein entfaltet. Hennings dort auf unserem rechten Flügel? Ja, meiner lauter Prinz. Was auch zum Henker, das stand doch gestern auf des Heeres linken. Blick, Element! Seht! Aus 12 Feuerschlünden wird jetzt der Wrangel auf den Hennings los. Das nenne ich Schanzen, das, die Schwedischen. Hey Gott! Getürmt bis an die Kirchturmspitze des Dorfes. Heinrich von Kleist, Prinz Friedrich von Homburg. Gesendet nach Schließung der Theater in der Reihe Bühne im Rundfunk an Neujahr 1945. Liebe Jutta, wie sehr erhellten und erfrischten mich oft die Stunden bei dir. Es ist nicht nur die bleibende Atmosphäre, die Martin dem Hause gab, sondern ebenso sehr deine eigene Art, dein Anteil an der Welt des Geistes. Wie oft stehe ich dieser Welt fern und bedarf ihrer doch, um leben zu können, um jenes freudige Glück zu empfinden, von dem ich nun einmal weiß und ohne dass ich nicht mehr sein kann. Triumph! Triumph! Der Sieg ist unser! Triumph! Triumph! Auf, Kottwitz, folgt mir! Ruhig, ruhig, Kinder! Auf, lass von Parablasen, folge mir! Ich sage ruhig! Himmel, Erd und Hölle! Des Herrn Durchlaucht bei der Parole gestern befahl, dass wir auf Order warten sollen. Bolz! Lies den Herren die Parole vor. Auf Order? Bei Kottwitz! Reitest du so langsam? Hast du sie noch vom Herzen nicht empfangen? Lass dir bedeuten, Arthur! Hier, meine Fristen! Oh! Kämpfst du mir so, mein junger Herr? Den Gaul, den du da hersprengst, schlepp ich noch im Notfall an dem Schwanz des meinen fort. Marsch, marsch, ihr Herren! Zum Kampf, zum Kampf! Wir führen einen Volkskrieg! Wir führen einen Volkskrieg in des Wortes echtester Bedeutung. Das ist kein Krieg, wie der Dichter sagt, in den die Kronen wissen. Es ist ein Volkskrieg, ist ein heiliger Krieg. Adolf Hitler, heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Lieber Adi, schreibst du mir einmal? Günther. Günther Eich gehörte nach dem Krieg zu den Mitbegründern der Gruppe 47 und wurde in den 50er Jahren zu einem der maßgeblichen Hörspielautoren der Bundesrepublik. Seit Sand nicht das Öl im Getriebe der Welt, eine Zeile aus seinem Hörspiel Träume, schrieben sich demonstrierende Studenten 1968 auf die Fahnen. Eich starb am 20. Dezember 1972. Arthur A. Kunert stand ebenfalls der Gruppe 47 nahe, konnte aber an seine schriftstellerischen Erfolge der Vorkriegszeit nicht mehr anknüpfen. Er schrieb Drehbücher für verschiedene Filmgesellschaften in Westdeutschland und für die DEFA im Osten. Er starb am 1. August 1958. Peter Huchel war nach dem Krieg Chefdramaturg und Sendeleiter des Berliner Rundfunks in der sowjetisch besetzten Zone. Hörspiele veröffentlichte er keine mehr, nur noch Gedichte. Er arbeitete 13 Jahre lang als Chefredakteur der literarischen Zeitschrift Sinn und Form und lebte nach seinem erzwungenen Rücktritt von diesem Posten weitere 9 Jahre in äußerster Isolation und unter ständiger Überwachung in der DDR. 1971 durfte er in die Bundesrepublik ausreisen. Er starb am 30. April 1981. Nichts, was nicht politisch wäre. Hörspielunterhaltung im Dritten Reich von Wolfram Wessels. Es sprachen der Autor Falk Rockstroh, Marc-Oliver Bögel und Viktor Neumann. Regieassistenz Isa Kaiser. Ton Bernd Friebel. Regie Ulrike Brinkmann. Produktion Deutschlandradio Berlin 2001.